die Medienmacht der Transatlantiker. Wie die Interessen der Rüstungsindustrie und des NATO-Bündnisses in der öffentlichen Meinungsbildung durch die Medien orchestriert werden, war lange Zeit mangels finanzieller Unterstützung unerforscht geblieben. Nun hat sich aber der Medienwissenschaftler Uwe Kröger von der Universität Leipzig getraut, seine Doktorarbeit genau dieser Frage zu widmen. Krüger hat freiwillig auf eine protegierte Medienkarriere durch die transatlantischen Netzwerke verzichtet. Durch Krügers unerschrockene Forschung ist die Beobachtung der transatlantischen Netzwerke aus dem Generalverdacht paranoider Verschwörungstheorien in das Feld anerkannter Seriosität aufgerückt. Wir konzentrieren uns auf die Befunde dieser Dissertation. In der öffentlichen Wahrnehmung gibt es bei den seriösen Zeitungen Unterschiede ihrer politischen Ausrichtung. Zeit und Süddeutsche Zeitung gelten eher als liberal bis linksliberal, während Welt und Frankfurter Allgemeine Zeitung eher rechts verortet werden. Betrachtet man allerdings die Berichterstattung und die Kommentare der Premium-Zeitungen, so sind hier keine nennenswerten Meinungsunterschiede erkennbar. Krüger hat sich vier Journalisten der vier Nobelblätter genauer angeschaut. Klaus-Dieter Frankenberger von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Stefan Cornelius von der Süddeutschen Zeitung, Michael Stürmer von der Welt und schließlich Josef Joffe von der Wochenzeitung Die Zeit. Im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts wurde von Politik und Militär in Deutschland der Sicherheitsbegriff erweitert. Der Begriff Sicherheit umfasst nicht mehr nur die Verteidigung der Landesgrenzen. Sicherheit muss im Inneren gewährleistet werden gegenüber Terroristen und protestierenden Bürgern. Nach außen hin verteidigen die Streitkräfte jetzt nicht mehr ein begrenztes Territorium, sondern greifen überall auf der Welt mit punktuellen Aktionen ein, wo die Interessen von Handel und Wirtschaft der NATO-Länder bedroht sind. Die NATO operiert nicht länger nur in der Nordatlantikregion, sondern verteidigt unsere Freiheit auch am Hindukusch, wie der mittlerweile verstorbene frühere Verteidigungsminister Peter Struck die neue Marschrichtung unter das Volk zu bringen wusste. Krügers Befund? Alle vier Journalisten verwenden und propagieren den erweiterten Sicherheitsbegriff, machen sich für mehr deutsches Engagement in der NATO und für die transatlantische Partnerschaft stark und fordern die Bundesregierung zu größeren Anstrengungen auf, um das skeptische Wahlvolk von einer robusten Außen- und Sicherheitspolitik zu überzeugen. Und wir begegnen tatsächlich jenem elitären Gleichklang, den wir bereits von amerikanischen Autoren wie Lippmann oder Murray Butler vernommen haben. Über 2/3 der deutschen Bevölkerung lehnt dagegen den erweiterten Sicherheitseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan ab. Die Ursache für eine solche mangelhafte Kriegsbegeisterung liegt nach Meinung unserer Premium-Journalisten in einem Mangel an Mut seitens der Eliten begründet. Denn dem gemeinen Volk fehlt die Einsicht in die Notwendigkeiten großer Weltpolitik. Die Bundesregierung ist zu feige, dem Volk reinen Wein einzuschenken oder aber sich über die Bedenken des Volkes hinwegzusetzen. Aus innenpolitischer Angst fehlt es der Regierung an Ehrlichkeit zum Einsatz, schwadroniert Stefan Cornelius, und Klaus-Dieter Frankenberger stößt in dasselbe Horn. Es ist beschämend, dass die Bundesregierung nicht den Mut und die Kraft aufbringt, vor den Wählern zu begründen, warum sie es für richtig hält, 250 Infanteriesoldaten zusätzlich zu entsenden. So zu tun, als seien Auslandseinsätze nur eine militärisch aufgezogene Entwicklungshilfe, ist Feigheit vor dem Bürger und schafft Illusionen. Und Josef Joffe donnert? Ginge es allein um die Innenpolitik, könnte die Antwort nicht klarer sein. Lasst uns in Ruhe. Weiten wir diesen unpopulären Einsatz aus, riskieren wir mit dem Leben unserer Soldaten auch das Überleben der Großen Koalition. Ein erstaunlicher Gleichklang. Und erinnert fatal an Wehrmachtstöne. Kämen diese kriegerischen Trompetenstöße nicht aus der transatlantischen Ecke, würden diese Worte glatt als Beleg für die typisch deutsche Kriegslüsternheit und für typisch teutonischen Untertanengeist gewertet. Der Gleichklang kommt nicht von ungefähr. Denn Frankenberger, Joffe, Cornelius und Stürmer tummeln sich alle zusammen in denselben transatlantischen Gruppen, die wir jetzt schon ganz gut kennen. Stefan Cornelius von der angeblich so linksliberalen Süddeutschen Zeitung ist unter anderem aktiv in Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Deutsche Atlantische Gesellschaft, DGAP, Körperstiftung und Münchner Sicherheitskonferenz. Zudem hat er vor dem American Institute for Contemporary German Studies, kurz AICGS, die deutsche Lage erläutert. Kollege Klaus-Dieter Frankenberger von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung betätigt sich bei Atlantische Initiative, Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Institut für europäische Politik, Münchner Sicherheitskonferenz und Trilateral Commission. Außerdem wirkt er als Referent beim American Council on Germany. Michael Stürmer von der Welt war zwischen 1988 und 1998 Vorsitzender der Stiftung Wissenschaft und Politik. Der absolute Beta-Scharnier-Netzwerker ist, folgt man den Darlegungen der erwähnten Studie von Uwe Kröger, allerdings der Zeitherausgeber Josef Joffe. Alfred Herrhausen Gesellschaft, American Academy in Berlin, American Council on Germany, American Institute for Contemporary German Studies, Aspen Institute, Atlantikbrücke, Bilderberger, Council on Public Policy, Goldman Sachs Foundation, Hypo Vereinsbank, International Institute for Strategic Studies, Münchner Sicherheitskonferenz, Open University of Israel, The American Interest, Trilateral Commission, Weltwirtschaftsforum. Nicht nur Sie fragen sich, wie schafft der Mann das bloß alles? Und dann noch nebenbei eine Zeitung zu managen? Diese Netzwerker können eindeutig keine unabhängigen Journalisten mehr sein. Sie sind so eingebunden in die Weltsicht einer abgehobenen Elite, die das Volk bestenfalls betrachtet wie ein störrisches Pferd, das man gegen seinen Willen zum Ausritt zwingen muss. Den Meinungskampf an der Heimatfront darf die Politik nicht scheuen, wenn sie von dem überzeugt ist, was sie vorgibt. Die Skepsis der Bürger ist nicht unüberwindbar. Der Kampf um die Hearts and Minds muss auch bei uns geführt werden. So, das Credo von Klaus-Dieter Frankenberger. Die nicht in der Öffentlichkeit kommunizierte Kampflosung des transatlantischen Quartetts lautet: getrennt marschieren, vereint zuschlagen. Aber diese vier Lobbyjournalisten sind nur die Spitze des Eisbergs. Wir haben bereits in vorangegangenen Kapiteln einige andere Namen von Journalisten gehört, die sich heimlich in der transatlantischen Szene tummeln. Es hat den Anschein, als wenn es heutzutage unmöglich ist, in der Hierarchie der einflussreichen Medien aufzusteigen, wenn man nicht zuvor Besucher einer der zahlreichen transatlantischen Clubs gewesen ist. Und dabei ist es vollkommen gleichgültig, ob diese Premium-Journalisten Mitglied in den transatlantischen Elitezirkeln sind. Kein einziger dieser Netzwerkjournalisten hat uns, der demokratischen Öffentlichkeit, von seinen Besuchen bei den US-Lobbyisten berichtet. Und wenn doch mal, dann eher im Ton der absoluten Beiläufigkeit, gerade so, als hätte man einen Taubenzüchterverein besucht. Viele Gesichter und Stimmen sind uns nur allzu vertraut, die sich bei den Transatlantikern gerne aufhalten. Entweder als Festredner, als Mitglied oder als einfacher Participant. Sich auf Deutsch auszudrücken und einfach Teilnehmer zu sagen, gilt bei den Transatlantikern als absolut unfein. Theo Koll, Werner Sonne, Tom Buro, Gerd Ruge, Ulrich Wickert, Thomas Roth, Ulrich Wilhelm, Rolf Clement, Peter Frey, Elmar Tewissen, Michael Kolz, Matthias Nass, Klaus Kleber und. Immerhin zwei mediale Persönlichkeiten lassen sich aufzählen, die bislang nicht in transatlantischen Zirkeln zu Besuch waren. Peter Schollatour und die beliebte Tagesthemenmoderatorin Karin Mioska. Es ist eher selten, dass eine dröge Doktorarbeit ein Millionenpublikum erreicht. Jedoch beriet Uwe Kröger als Experte die Kabarettisten Max Uthoff und Klaus von Wagner, die seit 2014 die Satiresendung Die Anstalt präsentieren. Die Sendung vom 30. April 2014 führte zu einem kleinen Skandal. Uthoff und von Wagner standen vor einer Tafel und erläuterten, wie der Zeitjournalist Jochen Bittner bei einem Expertengipfeltreffen vom German Marshall Fund of the US und der Stiftung Wissenschaft und Politik eine neue, aggressive Militärdoktrin für Deutschland auszuarbeiten half. Und dann habe Bittner zudem die forsche Rede des Bundespräsidenten Joachim Gauck auf der Münchner Sicherheitskonferenz von 2014 geschrieben, um sie dann auch noch wohlwollend, ohne Angabe seiner eigenen Ghostwriter-Rolle, in einem Artikel der Zeit zu besprechen. Mit einem Schlag war einem richtig großen Publikum zur besten Sendezeit die Wahrheit über die Verstrickungen von Politik, Wirtschaft und Medien zugunsten transatlantischer Bindungen ungeschminkt vorgetragen worden. Schon am nächsten Tag haben unzählige Leser ihr Abonnement der Wochenzeitung Die Zeit gekündigt. Es blieb dem Zeitherausgeber Josef Joffe und seinem Redakteur Bittner nichts anderes übrig, als dem ZDF eine gerichtliche Unterlassungsverfügung ins Haus zu schicken. Die Gauck-Rede hat jedoch nicht Bittner geschrieben, sondern Thomas Kleine-Brockhoff. Kleine-Brockhoff absolvierte eine typisch transatlantische Drehtürkarriere. Er arbeitete zunächst als Washington-Korrespondent der Zeit. und wurde dann politischer Studienleiter in der transatlantischen Lobbygruppe German Marshall Fund of the US, um schließlich als Mitglied im Planungsstab von Bundespräsident Gauck anzuheuern und dessen Rede zu texten. In der Tat sind die Grundauffassungen des German Marshall Fund in den Reden des Bundespräsidenten gut vertreten. Gauck wurde von den transatlantischen Netzwerkern in Deutschland gegen Kanzlerin Angela Merkel in Stellung gebracht. Jochen Bittner und der Turbo-Transatlantiker Matthias Nass haben in der Zeit diese Instrumentalisierung des Staatsoberhaupts für ihre Zwecke ganz offen dargelegt. Demzufolge hatte sich im November 2012 bereits ein handverlesener Kreis von 50 führenden deutschen transatlantischen Netzwerkern mit Regierungsvertretern in Arbeitsgruppen zusammengetan. Anlass war das traumatische Erlebnis, dass der frühere Außenminister Guido Westerwelle und die Kanzlerin nicht an dem militärischen Abenteuer in Libyen teilnehmen wollten. Im September 2013 hatte die erlesene Diskussionsrunde einen Abschlussbericht vorgelegt, der Maßstäbe für die künftige Außen- und Sicherheitspolitik setzen sollte. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2014 wurden sodann Elemente aus diesem Thesenpapier von Gauck an exponierter Stelle vorgetragen. Der neue Außenminister Frank-Walter Steinmeier und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen sollten diesen Push durch ihre eigenen Redebeiträge auf der Konferenz noch einmal verstärken, um der soften Kanzlerin Dampf zu machen. Nicht nur die Innen- und Sozialpolitik werden zunehmend privatisiert. Bei der deutschen Außenpolitik ist die Privatisierung ebenfalls weit vorangeschritten. Die Protagonisten kennen wir schon. In dem hier vorliegenden Thesenpapier beansprucht man ganz offen und ungeniert die Übergabe der politischen Richtlinienkompetenz vom Staat an private Lobbygruppen. Außenministerien haben schon lange kein Monopol mehr über die Definition und Umsetzung der Außenpolitik. Sie werden sich entwickeln müssen zu Impulsgebern und Netzwerkmanagern, die Meinungs- und Entscheidungsprozesse organisieren. In diesem forschen Ton wurde der Machtanspruch der neuen Herren noch nie vorgetragen. Wenden wir uns nun den Kernaussagen des oft erwähnten, aber selten analysierten Papiers zu. Deutschland profitiert von einer stabilen Sicherheitsarchitektur weltweit, sodass unsere Exportnation ungehindert Handel treiben kann. Diese Sicherheitsarchitektur wird von den USA angeleitet. Nun haben aber die USA viel vor im Fernost und im pazifischen Raum. Deswegen muss Deutschland jetzt die USA an den Rändern Europas als militärischer Beschützer ablösen. Auch das ist nichts prinzipiell Neues. Schon seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts musste Deutschland immer höhere Anteile der Kosten amerikanischer Besatzungstruppen übernehmen. Der Beitrag europäischer Länder an den Gesamtkosten der NATO ist enorm angestiegen. Und der transatlantische Meisterdenker Zbigniew Brzezinski hat in seinem Buch The Grand Chessboard richtig erkannt, dass die USA in absehbarer Zeit an Macht verlieren werden und dass dann ein Netzwerk von Verbündeten geknüpft sein muss, das die amerikanische Weltordnung bereitwillig auf eigene Kosten am Leben erhält. Das Thesenpapier vom September 2013 trägt diesen Überlegungen Rechnung. Die Welt der Nationen wird in einer Grafik aufgeteilt in drei Kategorien: Mitstreiter, Herausforderer und Störer. Eine vertikale Achse unterteilt diese Nationen nach den Kriterien relevant oder irrelevant. Mitstreiter sind alle Nationen, die in die US-amerikanische Weltordnung fest eingebaut sind. Herausforderer sind Nationen, die die kapitalistischen Lektionen verinnerlicht haben, bei denen aber noch nicht ganz klar ist, ob sie der Pax Americana auf Dauer gefährlich werden könnten, also beispielsweise China, Indien, Brasilien. Störer sind nun jene Nationen, die bislang störrisch die kapitalistische Medizin nicht geschluckt haben und sich auch bündnispolitisch nicht integrieren lassen, wie Iran, Kuba oder Venezuela. Herausforderer und Störer muss man entweder integrieren oder, wie es so schön heißt, einhegen. Also in Klarsprache, militärisch unterwerfen oder destabilisieren. Da muss Deutschland bereit und imstande sein, zum Schutz dieser Güter, Normen und Gemeinschaftsinteressen im Rahmen völkerrechtsgemäßer kollektiver Maßnahmen auch militärische Gewalt anzuwenden oder zumindest glaubwürdig damit drohen zu können. Völkerrechtsgemäß? Es gibt am runden Tisch darüber einen protokollierten Dissens. Die eine Gruppe der Diskutanten meint, Deutschland dürfe nur mit einem UNO-Mandat unbotmäßige Störer züchtigen. Die andere Gruppe ist jedoch der Ansicht, dass die Bundeswehr unter bestimmten Umständen auch ohne UNO-Erlaubnis militärische Schläge gegen fremde Völker verabreichen dürfe. Und man kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus, wenn man die Teilnehmerliste betrachtet. Dass Omid Nuripur von den Grünen dabei ist, kann kaum noch verwundern. Aber dass mit Stefan Liebig jetzt auch ein Bundestagsabgeordneter der Partei Die Linke bei diesem aggressiven Konzept mitgewirkt hat, ist denn doch gewöhnungsbedürftig. Zudem sind hochrangige Politiker und Beamte aus den Bundesministerien anwesend. Warum erheben diese Herrschaften keinen Einspruch gegen ihre eigene Entmachtung als demokratisch legitimierte Exekutoren deutscher Außenpolitik? Warum sagen sie den anwesenden Vertretern von Roland Berger, den Banken und privat finanzierten transatlantischen Lobbygruppen nicht klipp und klar, wo die Grenzlinie zur illegalen Machtübernahme verläuft? Wir sind jetzt in amerikanischen Verhältnissen angekommen. Es gibt auch bei uns keine klare Scheidung mehr zwischen öffentlichem und privatwirtschaftlichem Bereich. Auch wir haben jetzt die Unsitte des Drehtüreffekts. Wer Politiker wird, tut dies immer öfter nur, um mit seinen erworbenen Kontakten dann in die Wirtschaft zu gehen und richtig Geld zu verdienen. Und die Grenzen zwischen privaten Thinktanks, transatlantischen Geselligkeiten und regierungsamtlichen Tätigkeiten verschwimmen immer mehr. Bei dem besagten Gipfeltreffen von General Marshall Fund sowie Stiftung Wissenschaft und Politik waren 3 Mitglieder der Bundesregierung anwesend. Arndt Burchard Ludwig, Freiherr Freitag von Loringhofen, man trägt in dieser Saison wieder Hochadel, war 3 Jahre Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes, bevor er im Jahre 2010 zum stellvertretenden Leiter der Europaabteilung im Auswärtigen Amt aufstieg. Loringhofen war Referent bei der Körber-Stiftung und bei der transatlantisch-europäischen Lobbygruppe A Soul for Europe. 2009 nahm er an der Münchner Sicherheitskonferenz teil, einer privaten Tagung von Politikern, Militärs und Rüstungsindustriellen aus aller Welt. Bastian Giegerich wird in dem Thesenpapier dem Bundesministerium der Verteidigung zugeordnet. Leider konnte nicht ermittelt werden, welcher Tätigkeit er dort nachgeht. Giegerich ist entscheidend gefördert worden von den transatlantischen Netzwerkern. Als Fulbright-Stipendiat studierte er in Maryland in den USA. Weitere Stationen? London School of Economics, Stipendiat des Young Leader-Programms der Dräger-Stiftung, in Zusammenarbeit mit der Zeit-Stiftung und dem American Council on Germany. Berater des Think Tank International Institute for Strategic Studies. Fellow bei der Stiftung Neue Verantwortung im Programm EU Security Foresight 2030. In der Atlantic Community Org, einem Ableger der transatlantischen Initiative, veröffentlichte Giegerich einen Artikel im Mai 2007, in dem er Kanzlerin Merkel zu mehr Härte gegen Putin drängte und dazu aufforderte, den Einfluss Steinmeiers, dieses Relikts aus der russenfreundlichen Schröder-Ära, zurückzudrängen. Im Juli 2012 nahm er an einer Tagung des German Marshall Fund of the US teil. Jasper Wieg ist dem Auswärtigen Amt zugeordnet und als Leiter der politischen Abteilung der ständigen Vertretung bei der NATO in Brüssel tätig. Von 1998 hat er für 2 Jahre das Nordamerika-Referat des Auswärtigen Amtes geleitet. Immerhin machte Wieg sein Diplom nicht in Amerika, sondern im ehrwürdigen Institut d'Etudes Politiques in Paris. Wieg wurde mindestens 2-mal bei der Atlantikbrücke gesichtet, hat ein Referat bei der Deutschen Atlantischen Gesellschaft gehalten und saß beim politischen Frühstück der Körber-Stiftung im September 2012 mit dem syrischen Oppositionsführer Abdelbaset Sieda zusammen. Alles nichts Weltbewegendes. Aber wenn man sich so oft in der transatlantischen Szene begegnet, dann gehen öffentliche Angelegenheiten und private Interessensvertretungen immer mehr ineinander über. Bis zur völligen Ununterscheidbarkeit. In Fachkreisen nennt man dieses Phänomen auch Korruption durch Nähe. Das Beunruhigende daran ist, die privaten Denkfabriken und Pressure Groups verfügen über die finanzielle Ausstattung, den Politikern und Ministerialbeamten die besten Kontakte und Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten. Man könnte ja fast sagen, sie wären schön blöd, wenn sie diese Möglichkeiten der Fortbildung und Horizonterweiterung nicht nutzen würden. In einer Demokratie gebührt allerdings der durch Wahlen legitimierten Regierung und nicht privaten Instanzen der Vorrang in Moderation, Gestaltung und Entscheidungsfindung unserer auswärtigen Politik. Zusammenschweißen, was nicht zusammenwachsen will. Wenn sie zusammenarbeiten, dann sind Amerikaner und Europa im Endeffekt auf der ganzen Welt allmächtig. Gemeinsam befinden sie sich im Zentrum weltweiter Stabilität. Zbigniew Brzezinski. Churchill war geschockt. Gerade eben noch hatte sich Sir Winston Leonard Spencer Churchill als einer der großen drei, zusammen mit Joseph Stalin und Franklin D. Roosevelt, durch die Niederringung der Nazis in die Geschichtsbücher eingetragen. Und jetzt, am 5. Juli 1945, zwei Monate nach dem historischen Sieg über Hitler, wagte es das gemeine englische Volk, ihn bei den Unterhauswahlen zu entmachten und seinen Rivalen von der Labour Party, Clement Attlee, zum neuen Regierungschef zu wählen. Die Briten hatten der Labour Party den Vorzug gegeben, weil diese massive Investitionen in Wohnungen und soziale Verbesserungen versprochen hatte, während Churchill weiter Krieg führen wollte gegen Japan. Die Wähler hatten richtig gehandelt. Denn wie geheime Dokumente belegen, die 1998 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, wollte Churchill mit den USA zusammen einen Angriffskrieg gegen die Sowjetunion im Sommer 1945 starten. Die Planung trug den Namen Operation Unthinkable. 100.000 deutsche Wehrmachtssoldaten sollten Engländer und Amerikaner bei ihrer Invasion unterstützen. Doch Churchill wollte so schnell nicht von der großen Weltbühne abtreten. Er reiste als Elder Statesman durch die Welt, prägte den Begriff Eiserner Vorhang für die damals noch nicht sichtbare Demarkationslinie zwischen Kapitalismus und sowjetischem Einflussbereich. Churchill engagierte sich für ein geeintes Europa, mit Deutschland und Frankreich als Zentrum. Jenes Europa sollte von den Völkern gewollt werden. Deswegen initiierte Churchill in Großbritannien im Jahre 1947 das United Europe Movement. In der niederländischen Hauptstadt Den Haag brachte der Europakongress im Mai 1948 bereits Einigungsfreunde aus vielen europäischen Ländern zusammen. Und weil in den Eliten ja viel über Familienbande läuft, setzte Churchill seinen Schwiegersohn Duncan Sandys als Chef der neuen Bewegung ein. Was die Aktivisten bis auf Churchill und Sandys nicht wussten: die ehrenwerte europäische Bewegung wurde von US-Geheimdiensten finanziert und gesteuert. Zunächst vom Office of Strategic Services, kurz OSS. Später vom CIA. Als Kulisse für die Geheimdienste fungierte die Tarnorganisation American Committee for a United Europe, kurz ACQ. Das geostrategische Interesse der USA-Eliten an einem geeinten Westeuropa ist nachvollziehbar. Denn Europa versank nach den Kriegswirren im unkontrollierbaren Chaos. Die US-Strategen glaubten, dass die Sowjets ihre Satellitenstaaten in Europa ganz gut im Griff hätten und dass das noch ungeordnete Westeuropa den Sowjets möglicherweise bald ohne große Anstrengungen in die Hände fallen könnte. Der Kampf um die amerikanische Vorherrschaft über Westeuropa sollte auf drei Ebenen geführt werden. Zum einen sollte eine Volksbewegung die geeignete Stimmung schaffen für einen europäischen Staatenbund unter amerikanischer Kontrolle. Zum anderen galt es, die Jugend für Europa zu gewinnen, sozusagen als Investition in die Zukunft. Und schließlich ging es darum, die europäischen Eliten an die Eliten der USA zu binden. Eine Massenbewegung für ein geeintes Europa hatte es vor dem Krieg nicht gegeben. Jetzt gelang es, einen Verein mit Namen Europäische Bewegung International mit deutschem Ableger zu gründen. Daneben gibt es, bis heute, die jungen europäischen Föderalisten. Unbestreitbar entfachte die Europa-Idee bei einigen jungen Leuten durchaus Begeisterung. Der spätere Bundeskanzler Helmut Kohl hatte als junger Bursche mit Gesinnungsgenossen Schlagbäume an der französisch-deutschen Grenze nachts heimlich demontiert, um schon mal dem grenzenlosen Europa symbolisch vorzugreifen. Als die FDJ in Ost-Berlin mit ihrem Deutschlandtreffen der Jugend für Frieden und Völkerfreundschaft im Jahre 1950 über 700.000 Menschen auf die Straße brachte, beschlossen die Amerikaner, mächtig aufzurüsten. Der amerikanische Hochkommissar für Westdeutschland, John McCloy, schickte seinen Öffentlichkeitsexperten Shepard Stone zum Geschäftsführer der Europäischen Bewegung, Josef Hieronym Rethinger. Zusammen organisierten sie für ein junges Publikum über 2000 Veranstaltungen. Besonders in Deutschland. Die US-Armee half freundlicherweise bei der Durchführung der Jugendfestivals. Josef Rethinger ist so eine Art graue Eminenz der Westorientierung Europas. Er hatte bislang schon ein sehr abenteuerliches Leben hinter sich gebracht. An der Sorbonne in Paris machte er seinen Doktor in Literaturgeschichte, freundete sich in England mit seinem polnischen Landsmann Josef Konrad an, beriet den mexikanischen Präsidenten Plutarco Elias Calles, um schließlich bei der polnischen Exilregierung unter Władysław Sikorski zu arbeiten. Rethinger sprang mit dem Fallschirm über dem von den Nazis besetzten Polen ab, und hatte in der Tasche eine Menge Geld für den polnischen Widerstand mitgebracht. Rätinger war absolut uneitel und blieb stets im Hintergrund. So auch jetzt. Als die europäische Bewegung und ihre Jugendorganisation flügge wurden, widmete Rätinger sich der nächsten Herausforderung: die westeuropäischen Eliten an die Eliten der USA heranzuführen. Das war durchaus schwieriger, als man heute glaubt. Denn in den USA tobte der republikanische Senator Joseph McCarthy in einem erbarmungslosen inquisitorischen Furor wie dereinst Savonarola in Florenz. Die USA wurden durchkämmt nach Kommunisten. Es gab Schauprozesse mit hysterischen schrillen Tönen und Denunziationen. Eine düstere Atmosphäre lag bleischwer über dem Land. Zudem wurde das Ehepaar Ethel und Julius Rosenberg wegen dubioser Spionagevorwürfe auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Ein Justizmord mit ungeniert antisemitischen Tönen, wie sie in den USA damals zum guten Ton gehörten. Jene Scheußlichkeiten hatten in Europa größte Empörung und Ekel gegen die USA erregt. Es war also nicht einfach, Begeisterung für die USA zu wecken. Joseph Rätinger wagte sich an diese delikate Aufgabe. Auf europäischer Seite konnte Rätinger Prinz Bernhard der Niederlande gewinnen. In den USA gewann Rätinger die Unterstützung der Wall-Street-Größen Averell Harriman und David Rockefeller. Anscheinend mussten die Herrschaften doch ein wenig gebeten werden. Die amerikanischen Teilnehmer des geplanten Gipfeltreffens europäischer und überseeischer Eliten rekrutierte nämlich C.D. Jackson, der unter Präsident Eisenhower Koordinator für psychologische Kriegsführung war. Als sich dann 1954 die Reichen und Mächtigen im niederländischen Hotel de Bilderberg trafen, besorgte die CIA die Finanzierung. Später kam die Ford Foundation für die Spesen der Bilderberger Konferenzen auf. Seit 1954 treffen sich die Großen der USA und Europas einmal im Jahr an unterschiedlichen Orten. Natürlich in den besten Etablissements, um ihre bisweilen divergierenden Interessen aufeinander abzustimmen. Ein Drittel der Teilnehmer kommt aus Amerika, die anderen zwei Drittel aus Europa. Es gibt nicht wenige Beobachter, die behaupten, die Bilderberger Konferenz von 1956 habe die Grundzüge des Vertrages von Rom ein Jahr später festgelegt. 1957 beschlossen nämlich Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Belgien und die Niederlande die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft sowie die Gründung des Nuklearpaktes Euratom für die sogenannte friedliche Nutzung der Kernenergie. Außerdem die Ausweitung der Montanunion, also der gemeinsamen Ausbeutung und Veredelung von Kohle und Erzen über die Grenzen von Frankreich und Deutschland hinaus. So entstand also die europäische Einigung aus geostrategischen Erwägungen der USA, eingefädelt durch verdeckte Operationen der Geheimdienste. So schwärmten zwar immer wieder Politiker und Medienleute von der europäischen Einigung. Diese Einigung blieb aber den Menschen draußen im Lande eigentümlich fremd. Man mokierte sich zwar gerne über europäische Erlasse für den vorschriftsgemäßen Krümmungsgrad der Banane, aber Europa störte nicht weiter. Der Einigungsprozess durch Hinzunahme immer neuer Beitrittsländer und die Umwandlung der EWG in die EG, Europäische Gemeinschaft, änderte über Jahrzehnte daran auch nicht allzu viel. Das böse Wort von der Eurosklerose machte die Runde. Erst unter der Ratspräsidentschaft des französischen Sozialisten Jacques Delors zwischen 1985 und 1995 wurde ein europäischer Binnenmarkt geschaffen und eine gemeinsame Währung angebahnt. Mit dem Vertrag von Maastricht 1992 sind alle europäischen Institutionen nun unter das einheitliche Dach der neu geschaffenen Europäischen Union gekommen. Der neue Schwung im europäischen Binnenmarkt steht im Zusammenhang mit dem Auftritt neuer Akteure in der europäischen Arena. Allgemein bekannt ist das Phänomen des Lobbyismus. Die Ministerialbeamten und EU-Kommissare werden in Brüssel von etwa 30.000 Lobbyisten belagert. Ähnlich viele Interessensvertreter der Privatwirtschaft bearbeiten die Europaparlamentarier in Straßburg. Wie Pharmavertreter beim Arzt, so sitzen die Lobbyisten in den Wartezimmern, den Lobbys, der Büros öffentlicher Entscheidungsträger. Sie wollen beispielsweise erreichen, dass das Verbot eines Geschmacksverstärkers im Speiseeis nicht in Kraft gesetzt wird. Diese Art der Beeinflussung gibt es schon lange. Und die Qualität der Politik hat unter dem Druck dieser kleinkarierten Partikularinteressen nicht unerheblich gelitten. Zu einem entscheidenden Systemwechsel hat dieses Übel allerdings bislang nicht geführt. Doch was sich jetzt abzeichnet, ist von ganz anderem Kaliber. Wir haben es seit etwa 20 Jahren mit einer neuen Qualität der Einflussnahme auf den öffentlichen Sektor zu tun. Die heutigen Akteure wollen nicht allein begrenzte Manipulationen von Verordnungen erreichen. Die heutigen Akteure wollen den Charakter der Welt, wie wir sie kennen, grundlegend umwälzen. Sie wollen riesige öffentliche Territorien annektieren. Sie haben eine Strategie und ein klar definiertes Ziel: die Erniedrigung von Nationalstaaten zu Bütteln der Konzerninteressen. Die Funktionalisierung des Staatsapparates als gefügigen Garanten eines ungehinderten Kapitalflusses. Die Einigung Europas hat noch gar nicht richtig stattgefunden. Dennoch soll die Vereinigung der Wirtschaftsräume von Europa und Nordamerika so schnell wie möglich vollzogen werden. Das ist ein Vorgang, der mit dem Begriff Lobbyismus nicht mehr treffend beschrieben werden kann. Wie gesagt, es geht um viel, viel mehr. Jeder kennt die Götter des Olymp. Doch kaum jemand weiß, dass auch die olympischen Götter von den mächtigen Schicksalsfrauen Clotho, Lachesis und Atropos gelenkt werden, wie Marionetten. In gleicher Weise sind auch die Götter des nordischen Pantheons von den Nornen gesteuert, und die römischen Götter sind nur die Erfüllungsgehilfen der Parzen. Und genau wie bei diesen matriarchalischen Schicksalsgewalten ist auch bei den modernen Weltenlenkern Diskretion ein Teil des Erfolgs. Haben Sie denn schon einmal vom Business Roundtable oder dem Transatlantic Business Council gehört? Oder vom Transatlantic Policy Network? Hinter diesen Namen steht die Potenz von Billionen von Euros oder Dollars. Hier geht es nicht um Chlorhühnchen oder Genraps. Es geht um die weltweite Beschlagnahmung von Volksvermögen. Auf US-amerikanischer Seite gibt es natürlich nach wie vor eine Unzahl traditioneller Interessensvertretungen von Industrie- und Finanzdienstleistern. Zum Beispiel die US Chamber of Commerce. Diese Gruppierung entspricht unserer Industrie- und Handelskammer. Sie ist sehr mächtig, aber sie vertritt alle Wirtschaftsunternehmen der USA, von Goldman Sachs bis hinunter zur Autowerkstatt in den hinteren Appalachen. Ein derart umfassender Gesamtverband mit seiner Vielfalt an Partikularinteressen kann nicht flexibel genug agieren, um radikale Veränderungen der Weltordnung durchzusetzen. Die American Banker Association wiederum vertritt nur die Geldhäuser der USA. Allerdings gibt es seit 1972 den Business Roundtable, kurz BRT. Der Business Roundtable vertritt die Interessen einer aufstrebenden und immer aggressiver agierenden Zunft, nämlich der CEOs, der Chief Executive Officers. Das sind die Strategiegötter der Aktiengesellschaften. Die Männer und Frauen, die die Richtlinien der Konzernpolitik bestimmen. Wobei sie das niedere Tagesgeschäft den unter ihnen stehenden COOs, den Chief Operating Officers, überlassen. Die CEOs haben sich zum Leidwesen der Aktionäre immer mehr verselbstständigt und betreiben oft eine Unternehmenspolitik, die ihre eigene Machtstellung stärkt und die Eigentümer entmachtet. Fast könnte man meinen, James Burnham habe mit seiner Theorie von der Revolution der Manager doch noch recht behalten. Dabei leiten die CEOs immer größere Stücke vom Firmenerlös in die eigene Tasche um. Schnell werden sie dabei selber zu Kapitalbesitzern und steigen möglicherweise in die Kaste der Superreichen auf. Entsprechend aggressiv mischt sich die Kampforganisation der CEOs, der Business Roundtable, in die Politik ein. Wo immer ein US-Präsident oder der Kongress in Washington Anzeichen von Gemeinsinn und Vernunft erkennen lassen, eilt der Business Roundtable herbei und hält die grüne Kelle mit dem roten Stoppzeichen hoch. So geschehen 1975, als ein Antitrust-Gesetz gegen eine zu große Machtfülle der Kartelle auf den Weg gebracht werden sollte. Ralph Naders Vorstoß zur Einrichtung einer Verbraucherschutzbehörde wurde genauso niedergerungen wie ein Gesetz, das es Unternehmern verbieten sollte, Gewerkschaftler in ihren Betrieben einzuschüchtern. Der BRT vertritt die genuinen Interessen der eigenen Zunft. Gesetzesinitiativen, die die CEOs persönlich in Haftung nehmen sollten für Fehlentscheidungen an der Spitze der Konzerne, wurden ebenso abgeschmettert wie Bill Clintons Versuch, exzessive CEO-Gehälter strafrechtlich zu belangen. Natürlich ist der Business Roundtable nicht nur als Neinsager unterwegs. Steuersenkungen im Jahre 1985 gehen auf seine Initiative zurück. Oder er stärkte George Bush II. Den Rücken, damit der Präsident die privaten Krankenkassen und Pharmakonzerne mit Steuergeldern subventioniert. Für unser Thema besonders interessant: der Business Roundtable brachte 1993 das nordamerikanische Freihandelskommen NAFTA auf den Weg. Die Märkte von USA, Mexiko und Kanada sind geöffnet für einen gemeinsamen Markt. Das heißt aber nicht, dass die Mauer zwischen Mexiko und den USA geschleift worden wäre. Die Arbeiter der USA schuften jetzt zu mexikanischen Löhnen. Und die Mexikaner essen Junkfood aus den USA, während mexikanische Bauern arbeitslos werden. Während der Business Roundtable die amerikanischen Märkte unter das Regime der USA bringt, kümmert sich der Transatlantic Business Council, kurz TABC, um die Schaffung einer transatlantischen Freihandelszone. Der TABC ist im Jahre 2013 hervorgegangen aus dem Transatlantic Business Dialogue, TABD, und dem European American Business Council, kurz EABC. 1995 kamen der US-Handelsminister Ron Brown und die beiden EU-Kommissare Martin Bangemann und Leon Britton zu dem Schluss, man könne doch eine bessere transatlantische Handelspolitik betreiben, wenn man die Unternehmer gleich bei der Planungsphase schon mit einbezieht. Harmonie von Wirtschaft und Politik. Das war für Martin Bangemann schon immer ein Anliegen. Als EU-Kommissar für Telekommunikation hatte er das Staatsmonopol für Telefondienstleistungen abgeschafft, um unmittelbar nach Beendigung seiner EU-Karriere bei dem privaten spanischen Unternehmen Telefonica anzuheuern und jetzt richtig viel Geld zu verdienen. Leon Britton, Mitglied in der Trilateral Commission und Besucher bei den Bilderbergern 1998, arbeitet heute für The City UK, eine Lobbygruppe verschiedener Bankhäuser, unter anderem Goldman Sachs. Die drei Bs, Brown, Bangemann und Britton, befragten 1200 Unternehmer beiderseits des Atlantiks nach ihrer Meinung, und die fiel erwartungsgemäß positiv aus. Beim Gründungstreffen des TABD im November 1995 in Sevilla trafen sich EU-Beamte mit Unternehmern, um 70 Empfehlungen auszuarbeiten, für das im Dezember 1995 nachfolgende Gipfeltreffen der Spitzenpolitiker beiderseits des Atlantiks. Das TABD-Treffen wurde übrigens von Goldman Sachs und Xerox finanziert. Im Dezember 1995 trafen sich in Madrid US-Präsident Clinton und für die EU Ratspräsident Felipe González sowie Kommissionspräsident Jacques Santa. Erwartungsgemäß wurden die Empfehlungen des TABD-Treffens 1:1 umgesetzt in die New Transatlantic Agenda, die man getrost als die Keimzelle von TTIP bezeichnen kann. Als Tätigkeitsbereiche der TABC werden auf deren Webseite definiert: Werbung für einen barrierefreien transatlantischen Markt, regelmäßiger Austausch von Wirtschaft und Politik und die Bereitstellung einer Plattform für Unternehmen aus den USA und der EU, um vereint Handels- und Investitionshemmnisse in dritten Ländern zu beseitigen. Verschiedene Arbeitsgruppen sollen diesen Zielen zuarbeiten. Die Arbeitsgruppe Energie und Klima erforscht die Möglichkeiten, Rohstoffe in der Arktis zu erschließen und kümmert sich um unkonventionelle Rohstoffe, beispielsweise Brennstoffe, die durch Fracking oder aus Teersand gewonnen werden. Andere Arbeitsgruppen befassen sich damit, wie man die Interessen der TABC-Mitglieder in den Bereichen geistiges Eigentum, Kapitalmarkt oder Informations- und Kommunikationstechnologie am besten in der Politik und in der Öffentlichkeit vertritt. Die beiden Vorsitzenden des TABC verkörpern den Drehtüreffekt sehr anschaulich. Auf europäischer Seite sitzt Hugo Pähmann, früher hoher Diplomat der Europäischen Union. Unter anderem fungierte Pähmann als Chefunterhändler der Uruguay-Runde und war offizieller Sprecher der ersten EU-Kommission unter Jacques Delors. Jetzt verdient Pähmann richtig Geld als Senior Advisor der weltweit agierenden Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells. Sein amerikanischer Vorstandskollege Stuart Eisenstadt war Staatssekretär im Handelsministerium und stellvertretender Finanzminister unter Präsident Clinton. Auch er ein Senior Advisor, also jemand, der in jahrzehntelanger Arbeit im öffentlichen Dienst Verbindungen und Insiderkenntnisse aufgebaut hat, die er nun gewinnbringend bei der Anwaltskanzlei Covington & Burling einzusetzen weiß. Covington & Burling vertritt so illustre Firmen wie Halliburton wegen der Vergabe von Staatsaufträgen im Irak, Philip Morris wegen Risiken des Passivrauchens, Southern Peru Copper Corporation, Abwehr von Klagen der Peruaner wegen Umweltverschmutzung und Gesundheitsgefahren, und auch Xe Services, früher bekannt als Blackwater. Der frühere Vizepräsident der USA, Al Gore, lobte denn auch bei einer Veranstaltung den damals noch als TABD firmierenden Lobbyverein im Jahre 1998 für das geschmeidige Zusammenwirken mit der Regierung. Ich weiß, dass Sie stolz sind auf die Tatsache, dass von den 129 Empfehlungen, die der TABD in den letzten 3 Jahren gegeben hat, bereits über 50% als Gesetze eingebracht sind. Ich wünschte, wir hätten dieselbe Erfolgsquote auch mit dem Kongress. Mitglieder sind nur Unternehmen, keine Einzelpersonen. Aus Deutschland sind unter anderem dabei Audi, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, BASF, oder auch SAP. Vergleichsweise traditionell kommt dagegen Business Europe daher. Hier handelt es sich um den Dachverband der europäischen Unternehmerverbände. 41 Mitgliedsverbände aus 35 Ländern Europas sind dabei. Aus Deutschland sind BDI und BDA vertreten. Hier wird klassische Verbandsarbeit geleistet. Über 1200 hauptamtliche Fachleute analysieren in 60 Arbeitsgruppen Gesetzesentwürfe der Europäischen Union. Immer wieder meldet sich Business Europe auch mal bei der größeren Öffentlichkeit zu Wort. So forderte der Unternehmensverband in seinem energiepolitischen Appell von 2010 längere Laufzeiten für Atomkraftwerke. Beim Trommeln für TTIP verlässt man sich dann doch eher auf den TABC und hat nur kurze Presseerklärungen veröffentlicht, in denen die Unternehmer ihre Begeisterung für die transatlantische Freihandelszone bekunden. Deutsche Unternehmer sind bei Business Europe traditionell gut aufgestellt. Jürgen Strube war Präsident von 2003 bis 2005. Strube war CEO von BASF und saß zudem im Aufsichtsrat der Bertelsmann AG. Von 2009 bis 2013 stand Jürgen Thumann dem Verband vor. Er war zuvor Präsident des BDI. Weniger ist manchmal mehr. Der European Roundtable of Industrialists, ERT, versammelt lediglich 50 CEOs aus der Elite der europäischen Geschäftswelt. Doch diese 50 Top-Manager üben eine ungeheure Macht aus. 17 Wirtschaftsführer und die beiden EU-Kommissare Etienne Davignon sowie François-Xavier Ortoli krempelten im Jahr 1983 die Ärmel hoch und gründeten den ERT, um die wahrgenommene Eurosklerose zu therapieren. Genau wie Bertelsmann-Chef Reinhard Mohn waren auch diese Gründer von dem Glauben durchdrungen, dass man die EU nicht anders zu führen habe wie einen großen Konzern. Nun treffen sich die handverlesene Topmanager zweimal im Jahr, und zwar immer in dem Land, dessen Regierung gerade den Vorsitz in der EU führt. Die im ERT vertretenen Firmen repräsentieren einen Jahresumsatz von 1,3 Billionen Euro und beschäftigen 6,8 Millionen Mitarbeiter. Wenn der ERT Empfehlungen an die Europaregierung herunterreicht, kann davon ausgegangen werden, dass die Empfehlungen bald in die Tat umgesetzt werden. Die Fehmarn-Belt-Überquerung ist eine Kopfgeburt der CEO-Artus-Runde oder auch der technologische Blinddarm der Magnetschwebebahn. Immer wieder werden den EU-Lenkern umfangreiche Denkschriften auf den Schreibtisch gelegt, die dann bitte umzusetzen sind. Wie 1991 Reshaping Europe, für die der Chef des niederländischen Elektrokonzerns Wisse Decker, Jérôme Monod vom Umweltkonzern Lyonnais de Haut und der schwedische Volvo-Chef Per Gyllenhammer verantwortlich zeichneten. Der ERT rühmt sich selber, die Lissabon-Agenda aus dem Jahre 2000 für die dort anwesenden 27 Staatenlenker der EU erdacht und ausformuliert zu haben. Die Lissabon-Agenda sollte Europa bis zum Jahr 2010 zur potentesten und innovativsten Wirtschaftszone in der Welt machen. Der ERT ist mit dem bislang Erreichten nicht ganz so zufrieden. Das große Zauberwort heißt Wettbewerbsfähigkeit im globalen Wirtschaftsleben. Folglich ist im Rat der Europäischen Union ein Rat für Wettbewerbsfähigkeit eingerichtet worden. Die Nichtregierungsorganisation Corporate Europe Observatory in Brüssel hat aufgezeigt, wie die Vorgaben des ERT ihr Echo finden in den Beschlüssen der EU. Der damalige ERT-Präsident und CEO des schwedischen Telekommunikationsunternehmens Ericsson, Leif Johansson, forderte von der EU: Jede Klima- oder Energiepolitik muss so angepasst werden, dass sie das Ziel, den Zuwachs beim Anteil der Industrie am Bruttosozialprodukt auf 20% im Jahr 2020 zu fördern, respektiert. Übersetzt aus der verklausulierten Sprache der Eliten, dann, wenn die Öffentlichkeit mithören kann, in die normale Klarsprache bedeutet das: Wenn der Umweltschutz dem Wirtschaftswachstum im Weg ist, muss er zurückstehen. Entsprechend betont der Rat für Wettbewerb der EU in einem Papier die Notwendigkeit für ein Gleichgewicht in den EU-Politikbereichen Industrie, Energie und Klima. Um jedes Jahr wird der Euro-Administration mit einem aktuellen Benchmarking-Report gesagt, wie es um die Politik in Europa bestellt ist. Die diversen Arbeitsgruppen des ERT formulieren Forderungen. Das Vorsorgeprinzip. Also, dass man lieber eine Innovation nicht einführt, wenn man sich nicht vollkommen sicher ist, dass sie keinen Schaden anrichtet, soll zugunsten des amerikanischen Evidenzprinzips zurückgefahren werden. Evidenzprinzip heißt, eine Innovation wird nur dann nicht eingeführt, wenn hundertprozentig wissenschaftlich erwiesen ist, dass sie Schaden anrichtet. Dieser Beweis lässt sich aber oft erst erbringen im Großversuch. Das kostet Geld. Viel Geld, das die Umweltschutzorganisationen nicht haben. Weitere Forderungen der IRT-Arbeitsgruppen? Die Gesetze und Regeln sollen Investitionen aktiv unterstützen. Eine Global Regulatory Benchmark soll die Deregulierungen auf weltweiter Ebene bewerten nach Kriterien der Unternehmer. Der IRT äußert sich nicht explizit zum Freihandelsabkommen TTIP. Das ist auch gar nicht nötig. Denn die Forderungen und Vorgaben des IRT an die EU sind weitgehend identisch mit den Inhalten von TTIP. Locker, inspirierend, unverzichtbar. Das transatlantische Politikernetzwerk. Informal, inspirational, indispensable. So heißt das Motto des Transatlantic Policy Network, kurz TPN. Gott weiß warum. Natürlich müssen politische Domestiken der Konzernherren die Ideen der Artus-Runde den Menschen draußen im Lande vermitteln und in den politischen Gremien und den Büros der Exekutive entsprechend Druck machen für die Vereinigung von Europa und Nordamerika. Das TPN vereinigt Europapolitiker in diesem Geist. Absoluten Vorrang hat beim TPN die USA und die Europäische Union zu ermuntern, einem transatlantischen Freihandelskommen, kurz TTIP, zuzustimmen. Der TPN hat diese Angelegenheit für den Fortschritt in Richtung Freihandel und einer engen politischen Partnerschaft seit über 20 Jahren vertreten, mit besonderem Augenmerk auf die Erschaffung eines transatlantischen Marktes bis zum Jahre 2020. Das Politiknetzwerk TPN gibt es seit 1992. Der europäische Gründervater ist Peter Sutherland. Sutherland ist ein irischer Politiker und war in den 80er Jahren EU-Kommissar für Wettbewerb. Bevor die Welthandelsorganisation GATT in der WTO aufging, war er deren letzter Präsident. Sutherland ist der Inbegriff des Netzwerkers und Drehtürmannes. Er fungiert bei der Trilateral Commission als deren europäischer Ehrenpräsident. Bei den Bilderbergern ist er gewesen. Den European Roundtable hat er mit aufgebaut. Seit 1995 hat er den Vorsitz bei Goldman Sachs International, ist zudem im Vorstand von British Petrol, beim schweizerischen Energie- und Automatisierungskonzern Asia Brown Bowery sowie bei der Royal Bank of Scotland. Der amerikanische Gründervater heißt Robert Schwarz Strauss, seines Zeichens Wirtschaftsanwalt, Wahlkampfmanager bei Jimmy Carter, US-Botschafter in der Sowjetunion und Russland. Geld verdiente er dann beim Fotokopierhersteller Xerox und dem Nahrungsmittelkonzern Archer Daniels Midland. Als Ehrenpräsident des EPN fungiert jetzt Robert Bennett, ein ehemaliger republikanischer Senator im Mormonenstaat Utah, der vor kurzem von der Tea Party aus dem Amt gejagt wurde. Bennett ist auch Mitglied im Board des German Marshall Fund of the US. Zu den zentralen Ereignissen, bei denen sich die Freunde der transatlantischen Freihandelszone persönlich begegnen können, gehört die Transatlantic Week, die einmal im Jahr für mehrere Tage in Washington stattfindet. Veranstalter sind neben TPN auch AT&T, die Bertelsmann Stiftung, der Autokonzern Daimler, die European Internet Foundation, Oracle, Science Business, UPS und die US-Handelskammer. Hier geht es so geheimnisvoll zu wie bei der Atlantikbrücke. Nur die beteiligte European Internet Foundation veröffentlicht kurze Berichte über jene runden Tische, die das Thema Internet und Cybersecurity betreffen. Was unsere Europaabgeordneten sonst noch in den Hallen der US-Handelskammer mit ihren Kollegen aus dem Kongress und mit Wirtschaftsbossen machen, geht uns einfaches Volk nichts an. Über die Outreach-Roundtables wissen wir nur, dass sie irgendwann in Washington und Brüssel stattfinden. In informeller Runde schälen sich Einsichten heraus, die dann von den Politikern des TPN zu Empfehlungen für die Regierungen destilliert werden. In den Political and Educational Exchanges trifft man sich spontan auf Zuruf, um sich abzusprechen. Hier entstehen, so sagt TPN, dauerhafte Freundschaften. Das TPN kooperiert mit Aspen Institute, Chatham House, German Marshall Fund of the US, Council on Foreign Relations, dem Carnegie Endowment sowie der marktradikalen Denkfabrik Brussels European and Global Economic Laboratory, kurz Bruegel. Uns gemeinen Leuten bleibt also, wie bei so vielen dieser Turbo-Netzwerke, nur die Möglichkeit zu schauen und zu staunen, wer sich beim TPN bewegt. Es gibt einen operativen Vorstand. Dem steht die ungarische Europaabgeordnete Edith Herzog vor. Frau Herzog hat Leitungsaufgaben bei Unilever Ungarn und bei Imperial Chemical Industries ausgefüllt, bevor sie beschloss, Politikerin zu werden. Seit 2004 ist sie für die Sozialistische Fraktion im Europaparlament. Ihr Stellvertreter ist Lobbybeobachtern wohl bekannt, Elmar Brok. Der 1946 in Werl bei Gütersloh geborene Brok arbeitet seit 1980 als Europaabgeordneter der CDU für den Wahlkreis Ostwestfalen-Lippe. Mittlerweile ist Brok Vorsitzender im Ausschuss für Auswärtige Beziehungen im Europaparlament. Weiterhin gehört er dem Vorstand der konservativen Fraktion EVD-ED im Parlament an. Er ist führendes Mitglied in den transatlantischen Lobbys, Transatlantic Policy Network und Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Beziehungen. Zudem gehört er der Delegation für die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten an. Brok war auch in jenem Konvent, der unter Vorsitz von Valéry Giscard d'Estaing den Entwurf für die Verfassung der Europäischen Union ausgearbeitet hat. Auf Broks energisches Betreiben wurde in dem Entwurf unter Artikel 2.14 Recht auf Bildung die Möglichkeit der Regierungen, Studiengebühren zu erheben, festgeschrieben. Ist das Broks späte Rache, weil er selber zwar kostspielig studierte, aber nie einen Studienabschluss hinbekommen hat? Die Gründe sind handfester. Brok ist nebenbei nämlich noch eingetragener Lobbyist für Bertelsmann als Senior Vice President Media Development in Brüssel. Und wir lernten ja schon, dass Bertelsmann Zentrum für Hochschulentwicklung die Unis durch Studiengebühren langfristig renditefähig für die Börse machen will. Dann gibt es die Parlamentariergruppe des TPN. Dort sitzen Europaabgeordnete diverser Fraktionen und Länder. Allerdings sind Mitglieder der konservativen Fraktionen ebenso überrepräsentiert wie auch deutsche Abgeordnete. Einen unübersehbaren grünen Farbtupfer steuert der frühere Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Reinhard Bütikofer, bei. Bütikofer bringt seine transatlantischen Überzeugungen im Parlamentsausschuss für Industrie, Forschung und Energie ein. Stellvertretungsweise ist er auch im Auswärtigen Ausschuss aktiv. Ebenfalls für manche überraschend ist, den SPD-Politiker und Umweltaktivisten Jo Leinen in dieser USA-Lobbygruppe zu entdecken. War doch Jo Leinen früher Redner bei Großdemonstrationen für den Frieden und dann 10 Jahre Umweltminister des Saarlandes unter Ministerpräsident Oskar Lafontaine. Auch heute noch engagiert Leinen sich bei Eurosolar für regenerative Energie. Sein Zugang zur transatlantischen Szene ergab sich vermutlich durch die Mitgliedschaft in der Europäischen Bewegung, deren internationaler Organisation er seit 2011 als Präsident vorsteht. Etwas klarer ist die Beziehung zwischen beruflichem Werdegang und transatlantischem Engagement schon bei den CDU-Abgeordneten Daniel Caspari. Der Diplom-Volkswirt arbeitete beim Bankhaus JP Morgan, bevor er bei der MVV Energie eintrat. Bei letzterem Unternehmen handelt es sich um ein teilprivatisiertes kommunales Unternehmen auf Expansionskurs, das Beteiligungen an anderen privatisierten kommunalen Unternehmen hält. So ist Caspari auch Direktor des European Energy Forum. Zudem Mitglied in der European Internet Foundation und Veranstalter des Diskussionsforums Friends of TTIP. Alexander Graf Lambsdorff entwickelt sich zu einem Beta-Scharniernetzwerker der Transatlantiker. Der Neffe des Markgrafen Otto Graf Lambsdorff studierte dank eines Fulbright-Stipendiums an der Georgetown University in Washington, machte eine Diplomatenausbildung und arbeitete in verschiedenen Positionen im Auswärtigen Amt. Als die Falken in Berlin empört waren über Außenminister Westerwelles Weigerung, sich am militärischen Libyen-Abenteuer zu beteiligen, wurde Lambsdorff in der FDP als Nachfolger Westerwelles gehandelt. Seit 2014 ist Lambsdorff nun stellvertretender Präsident des Europäischen Parlaments. Auch Jan-Christian Ehler ist für die CDU im Europäischen Parlament. Ehler fungierte in den 90er Jahren als Geschäftsführer der Aigner-Unternehmensgruppe aus der Immobilienbranche in München. Im Europaparlament arbeitet er im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie sowie im Unterausschuss für Sicherheit und Verteidigung. Zudem ist er Vorsitzender des Transatlantic Legislators Dialogue, kurz TLD. Denn das Europaparlament hat seinerseits diese Organisation als Ergänzung zum TPN eingerichtet. Auch beim TLD treffen sich Abgeordnete Europas und der USA, um die Annäherung und Vereinigung der beiden Großräume voranzubringen. Graf Lambsdorff und Jan-Christian Ehler haben zusammen mit der ehemaligen Europaabgeordneten Erika Mann von der SPD im Jahre 2007 die German European Security Association, kurz GESA, gegründet. Dieser Verein will zivile Sicherheitstechnik mit der Politik zusammenführen. Die GESA unterstützt und fördert die zivile Sicherheitsarchitektur und Forschung für Deutschland und Europa in ihrer inhaltlichen und strukturellen Entwicklung zum Schutz des demokratischen Gesellschafts- und Wertesystems. Dem Verein gehören allerlei Großunternehmen an, die mit Sicherheitstechnik vermutlich gut verdienen. Der österreichische Europaabgeordnete Martin Ehrenhauser wirft den GESA-Machern Lobbyismus für die Sicherheitsindustrie vor. Erika Mann gehörte in ihrer Zeit als Europaabgeordnete ebenfalls dem TPN an. Sie ist als Begründerin der European Internet Foundation weiterhin Teilnehmerin der Transatlantic Week in Washington. Heute bearbeitet sie die Eurobürokratie in Brüssel als Lobbyistin für Facebook. Ein Council on Foreign Relations für uns Europäer. Nun wird sich vielleicht der eine oder andere Zuhörer im Verlauf der Lektüre dieses Hörbuches gefragt haben, wenn die Amerikaner so perfekt vernetzt sind und über so viele gut aufgestellte Denkfabriken verfügen, warum sollte es eigentlich nicht möglich sein, auch Denkfabriken mit einer original europäischen Sichtweise zu gründen, die energisch die Interessen Europas auch gegenüber den USA vertritt? Nun, seit dem Jahre 2007 gibt es den European Council on Foreign Relations, kurz ECFR. Einer der Gründer dieser Denkfabrik ist der ehemalige grüne Außenminister Joschka Fischer. Der ECFR betont seine Unabhängigkeit von der EU. Und auch mit dem New Yorker Council on Foreign Relations haben die europäischen Vordenker nach eigenen Angaben nichts zu tun. Arbeitsgruppen befassen sich mit den Ländern außerhalb Europas. Zum Beispiel mit dem Mittleren Osten, mit den osteuropäischen Ländern, mit einem erweiterten Europa. Schaut man sich die veröffentlichten Artikel einmal an, so unterscheiden diese sich in ihrer Weltsicht keinen Deut von den transatlantischen Publikationen, die wir in diesem Buch bereits vorgestellt haben. Schaut man dann noch in die Kurzbeschreibungen über die Autoren der Artikel, so erkennt man schnell, sie haben alle transatlantischen Kaderschmieden von German Marshall Fund bis SWP und DGAP durchlaufen. Dieser Eindruck verstärkt sich, wenn man die Namen der Sponsoren liest. Der absolut dominante Spender ist der Währungsspekulant George Soros. Zweifelsohne ein intelligenter Milliardär, der schon öfter als Querdenker in Erscheinung getreten ist. Am Primat des US-finanzkapitalistischen Systems wird aber auch Soros nichts ändern wollen. Und die Rolle seiner diversen Stiftungen in der Ukraine ist äußerst umstritten. Auch die anderen Spender kennen wir schon von den transatlantischen Netzwerken. Stiftung Mercator, Robert-Bosch-Stiftung, Friedrich-Ebert-Stiftung. Aber auch undurchschaubare Einrichtungen wie die bulgarische Communitas Foundation eines Svetoslav Boyilov, von dessen Firma Venture Equity Bulgaria nur zu erfahren ist, dass sie in der Schweiz Geld angelegt hat. Im Board, also im Vorstand, finden wir alte Bekannte wieder. Javier Solana, der in den 90er Jahren Generalsekretär der NATO war. Oder Alexander Graf Lambsdorff. Und die Liste der deutschen Mitglieder liest sich wie ein Who is Who der deutschen Transatlantiker-Szene. Roland Berger, Cem Özdemir, Wolfgang Ischinger, Ruprecht Polenz, Michael Stürmer, um nur eine kleine Auswahl zu präsentieren. Wir sehen, der European Council on Foreign Relations ist keine Keimzelle europäischer Eigenständigkeit gegen die Vereinnahmung der USA. Vielmehr ist der europäische Think Tank eine Art von konfessioneller Abart innerhalb der Religion der US-Hegemonie. Musste in den 50er Jahren ein Dutzend Freunde der USA in Europa noch massiv mit Geld und Logistik amerikanischer Geheimdienste auf die Beine gebracht werden, so schwoll ihre Schar in den 70er Jahren auf einige hundert an. Dank intensiver Nachwuchsförderung und veränderter Rahmenbedingungen ist jetzt eine Generation von ein paar tausend Drehtürmenschen herangewachsen, die den Transatlantizismus mit der Muttermilch aufgesogen hat. Die gar nicht mehr weiß, dass es andere Gesellschafts- und Lebensmodelle gibt. Aber innerhalb des Paradigmas der alternativlosen US-Hegemonie wollen sie ihren eigenen Stil entwickeln, sozusagen den europäischen Dialekt der US-Vorherrschaft. Das erinnert an die Phase der Reformation in der Geschichte des Christentums. Nachdem das Christentum lange Zeit auf einige wenige Kleriker beschränkt war, nahmen die Menschen der frühen Neuzeit das Christentum endlich als ihre eigene Sache an und wollten es dafür im Gegenzug auch neu definieren. Wir erleben gerade die Phase der Reformation im Transatlantizismus. Wir haben jetzt den Ursprung der Europäischen Vereinigung als eine Veranstaltung von oben nach unten begriffen. Der Anstoß zur europäischen Einigung kam von den Eliten der USA. Diese betrieben das Projekt nicht aus Nächstenliebe, sondern um Westeuropa geopolitisch und geostrategisch dem eigenen Einflussbereich einzuverleiben. Sicher waren die Netzwerke des US-Kapitals selber ein wenig überrascht, wie schnell und durchgreifend sich die Durchdringung europäischer und asiatischer Staaten vollzog. Innerhalb weniger Jahrzehnte waren die meisten Nationen in ein Abhängigkeitssystem zu den US-Konzernen geraten und die kulturelle Hegemonie der USA vollzog sich rasant. Die Softpower flankierte erfolgreich militärische und ökonomische Eroberungen. Brzezinski erkannte, dass diese unzähligen neuen Filialen des US-Systems den proportionalen Anteil der USA am globalen Wirtschaftsgeschehen zwangsläufig schrumpfen lassen und dass entsprechend die Bindungen zu und zwischen den Filialen straffer gezurrt werden müssen. Diese Arbeit verrichteten die unzähligen Organisationen, die in diesem Buch akribisch beschrieben worden sind. Ihre fein gesponnene Vernetzung durch persönliche und materielle Bindungen, dazu der Drehtüreffekt und das Interlocking Directorate, zusammen mit der Kontrolle über Politik und Medien, machen es möglich, dass ein paar tausend Individuen eine Nation von 80 Millionen Deutschen quasi als Hütehunde für die amerikanischen Herren in Schach halten. Das ist nicht neu. Schon die Engländer hielten mit ihrer Indirect Rule, der indirekten Herrschaft, mit 30.000 Kolonialsoldaten 80 Millionen Inder unter Kontrolle, indem sie die örtlichen Maharajas für sich gewannen. Innerhalb dieses zeitlichen Prozesses der Anbindung vollzog sich eine enorme Machterweiterung der Konzerne und Banken, die mit ihrer Macht die Nationalstaaten herausfordern. Als Konsequenz entwickelte der Council on Foreign Relations die Interdependenztheorie. Konzerne und Nichtregierungsorganisationen durchdringen die Zellhaut der Staaten und agieren weltweit. Der Staat, so verordnet der CFR, sei nur ein Spieler von vielen am runden Tisch der Macht. Umso wichtiger werden für die Machtentfaltung der Konzerne die diskreten Netzwerke. In letzter Zeit scheint den Machern hinter den Kulissen allerdings die Geduld abhanden gekommen zu sein. Beharrlich hatte man früher die eigene Machterweiterung Häppchen für Häppchen vorangebracht. Jetzt geht es aber plötzlich sehr hektisch voran. Das Projekt Europäische Vereinigung ist organisatorisch noch nicht annähernd vollendet. Ganz zu schweigen von irgendeiner Akzeptanz in der Bevölkerung. Und da soll bereits die nächste Zwangsvereinigung stattfinden, nämlich die Hochzeit Europas mit den USA. Es gab schon einen Anlauf Mitte der 90er Jahre mit dem multilateralen Abkommen über Investitionen, kurz MAI. Dieser Versuch kam viel zu früh, wurde aufgedeckt und dann aufgrund der absoluten Ablehnung durch die Bevölkerung wieder zurückgezogen. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Seit dem EU-USA-Gipfel im irischen Dorf Drumland im Jahre 2004, der in der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt blieb, und dem nachfolgenden Gipfel in Washington 2005 war unmissverständlich klar, dass die Regierungen und Konzernlenker beider Machtblöcke unverrückbar entschlossen sind, die beiden Wirtschaftsräume zu einer großen Zone nach den Wünschen der Konzerne zusammenzuschweißen. Unter Obamas Amtsvorgänger George Bush wurde dann im April 2007 eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die die Eckpunkte der zukünftigen Wirtschaftsgemeinschaft festklopfen sollte. Der sogenannte Transatlantische Wirtschaftsrat. Vorsitzender des Wirtschaftsrats war auf amerikanischer Seite ein Unternehmerfunktionär und auf europäischer Seite der EU-Kommissar für Handel Günther Verheugen. Zudem befasst sich eine sogenannte High-Level Working Group mit den Details eines transatlantischen Wirtschaftsraums. Das Delikate an diesen Aktivitäten zum Nutz und Frommen einer amerikanisch-europäischen Wirtschaftsunion besteht nun darin, dass die Diskussionen in den Arbeitsgruppen streng geheim gehalten werden. Unglaublich, aber wahr. Wir einfachen Leute dürfen nicht wissen, was über unsere gemeinsame Zukunft verhandelt wird. Die niederländische Bürgerrechtsgruppe Corporate Europe Observatory beobachtet, ähnlich wie Lobby Control in Deutschland, die Einmischungen in die Politik durch Lobbyisten der Wirtschaft. Die Corporate Europe Observatory, zu Deutsch also in etwa Beobachtungsstelle für Konzerne in Europa, hat die EU offiziell befragt, wer die Autoren der High-Level Working Group sind. Die Europäische Kommission antwortete kurz und knapp: Leider sind wir nicht in der Lage, sie mit den entsprechenden Informationen zu versorgen. Dabei gibt es ganz klare Vorschriften zur Transparenz von Expertengruppen in EU-Gremien. Auf Nachfrage schickte die Kommission den niederländischen Lobbywächtern wenigstens eine anonymisierte Statistik zu, welcher Art die Gruppen sind, die der High-Level Working Group Anregungen liefern. Daraus geht hervor, dass über 2/3 aller Inputs für die Arbeitsgruppe von Konzernen und deren Interessensverbänden stammen. 7% stammten von Gewerkschaften, knapp 3% von Regierungsstellen und Behörden, aber nicht ein einziger Beitrag von Verbraucherorganisationen. Auch den Inhalt von Verträgen zwischen der EU und anderen Ländern dürfen wir nicht erfahren. Die Lobbywächter von Corporate Europe Observatory hatten gegen Geheimniskrämerei bei einem bilateralen Vertrag, den die EU mit Indien geschlossen hatte, vor dem Europäischen Gerichtshof geklagt. Hier war im Vorfeld deutlich geworden, dass Wirtschaftslobbyisten einen privilegierten Zugang zu den Fachgruppen hatten, während Bürgergruppen ausgeschlossen waren. Am 7. Juni 2003 gab die 8. Kammer des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg bekannt, dass der privilegierte Zugang von Wirtschaftslobbyisten zu Geheimverhandlungen für Freihandelsabkommen nicht gegen EU-Recht verstoße. Diese zutiefst undemokratische Geheimhaltung von die Allgemeinheit betreffenden Angelegenheiten hatte das Europaparlament in Straßburg im Jahre 2001 als Richtlinie 1049 abgesegnet. Dieses Urteil des Europäischen Gerichtshofs wird nun als Präzedenz für die anstehenden Verhandlungen zwischen USA und EU angesehen. So werden auch weiterhin die Lobbyisten der Unternehmer in den USA und in Europa völlig ungeniert bei den europäischen und amerikanischen Bürokraten ein- und ausgehen und ihnen diktieren, was Gesetz zu werden hat. Bundeskanzlerin Angela Merkel zitierte im März 2013 den französischen Staatspräsidenten François Hollande und den Präsidenten der Europäischen Kommission José Manuel Barroso ins Berliner Kanzleramt. Ebenfalls zugegen 15 Topmanager aus dem European Roundtable. Es wurde flink eine deutsch-französische Working Group on Competitiveness, eine Arbeitsgruppe zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, ins Leben gerufen. Auf deutscher Seite der Chef, der Siemens-Direktor Gerhard Kromme. Wohlgemerkt, diese Arbeitsgruppe ist ein Vorhaben der deutschen und der französischen Regierung. Treibende Kraft für diese Veranstaltung war die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Dazu passend hatte der European Roundtable bereits eine Wunschliste formuliert. Die findet sich jetzt in den regierungsamtlichen Verlautbarungen der offiziellen Arbeitsgruppe für effektiven Wettbewerb leicht modifiziert wieder. Das Regierungspapier fordert beispielsweise: Die Europäische Union soll davon absehen, neue Gesetzesvorschläge einzubringen, die für Investitionen schädlich sind. Und stramm neoliberal fordert die Arbeitsgruppe von Hollande und Merkel: Die Wirksamkeit öffentlicher Ausgaben muss zu jeder Zeit strenger Überprüfung unterliegen. Das Angebot an öffentlichen Dienstleistungen muss dem Wettbewerb durch Initiativen und Vorschläge aus dem Privatsektor ausgesetzt werden. Und im selben Sinne äußert sich das Regierungspapier über öffentliche Ausgaben. Es muss ein erstrangiges Ziel werden, öffentliche Ausgaben in Frankreich und in Deutschland zu verringern. Öffentliche Ausgaben und öffentliche Regulierungen müssen solche Investitionen bevorzugen, die Wachstum erzeugen. Erweiterung der öffentlich-privaten Partnerschaften kann die Effizienz im Bereich der Verkehrsplanung beträchtlich vergrößern. Und dieser Geist durchweht auch die transatlantische Freihandelszone. In den unverbindlichen Verlautbarungen für die Öffentlichkeit ist viel die Rede vom Schutz der Investoren, vom Schutz von Eigentumsrechten, von verschärftem Schutz des Urheberrechts. Nichts dagegen liest man davon, was der einfache Bürger zu profitieren hat von der schönen neuen transatlantischen Welt. Kein Wort von Verbraucherschutz, Arbeiterrechten, Umweltschutzstandards, angemessener und preiswerter Gesundheitsversorgung. Woher sollte das auch kommen? Es findet sich in den geheimen Gremien weit und breit kein Vertreter von Gewerkschaften, Verbraucher- und Umweltgruppen. Die Ungeduld der Konzernlenker trägt immer extremere Blüten. Durch den Nebel der Geheimverhandlungen schimmert ein besonders skandalöser Mechanismus. Es gibt nämlich bereits eine Art von Blaupause für TTIP. Zwischen der EU und Kanada besteht seit 2009 ein Freihandelsabkommen mit Namen Comprehensive Economic and Trade Agreement, kurz CETA. In dieses Vertragswerk ist das sogenannte Investor-State Dispute Settlement, ISDS, eingebaut. ISDS bedeutet: Parallel zur herkömmlichen Rechtsprechung wird eine Schiedsstelle eingerichtet. Hier können Konzerne an der demokratisch legitimierten Rechtsprechung vorbei ganze Staaten auf Schadenersatz verklagen. Wenn ein Staat ein Gesetz erlässt, das geplante Investitionen eines Konzerns verhindert, klagt der Konzern über jene Schiedsstelle den Staat an. Es gibt diesen dubiosen Mechanismus bereits als weltumspannendes Netz von bilateralen Verträgen zum Investorenschutz, ohne dass die Öffentlichkeit davon etwas mitbekommen hat. Unter dem Dach der Weltbank organisiert das Internationale Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten geheime Schlichtungsverfahren von Konzernen gegen Nationalstaaten. Das Fernsehmagazin Monitor der ARD berichtete darüber. Demzufolge klagte der schwedische Energiekonzern Vattenfall gegen die Hansestadt Hamburg, weil die Hamburger Bürgerschaft beschlossen hatte, ein Kohlekraftwerk der Firma Vattenfall stillzulegen. Vattenfall hatte die Schiedsstelle angerufen und erhielt umgehend Recht. Hamburg musste das Kohlekraftwerk am Netz lassen. Ermuntert durch diesen Teilerfolg will Vattenfall nunmehr die Bundesrepublik Deutschland auf 3,7 Milliarden Euro Schadensersatz verklagen, falls sie tatsächlich aus der Atomkraft vollständig aussteigen sollte. Das Investor-State-Dispute-Settlement dient in undemokratischer Einseitigkeit ausschließlich den Interessen der multinationalen Konzerne, die durch ihre finanzielle Potenz bereits Nationalstaaten in vielen Bereichen hoffnungslos überlegen sind. ISDS macht Konzernen das Leben noch leichter, wie ISDS-Schiedsrichter Klaus Sachs offen bekennt. Nicht jeder US-Investor findet es attraktiv, vor einem Gericht in Palermo oder Bukarest klagen zu müssen. Umgekehrt ist es für europäische Unternehmen oft sehr teuer und langwierig, in den USA zu prozessieren. Bei Schiedsgerichten geht es deutlich schneller. Was ist uns wichtiger? Umweltschutz und Gesundheitsvorsorge oder irgendeine ominöse Attraktivität für Investoren? Beim ISDS dürfen nur Konzerne gegen Staaten klagen. Das ist skandalös einseitig, man muss es noch einmal betonen. Es ist übrigens durchaus möglich, der Aushebelung demokratisch legitimierter nationaler Rechtsprechung durch die konzernfreundlichen Schiedsgerichte wieder zu entkommen. Venezuela, Ecuador und Bolivien haben die Knebelverträge bereits erfolgreich wieder aufgekündigt. Aus einer genuin europäischen Interessenslage heraus kann man zu diesen Entwicklungen Folgendes feststellen. Erstens ist die Europäische Union selber noch weit entfernt von irgendeiner wirklichen Vereinigung und einer gemeinsamen Stimme. Wenn sich ein solcher zerbrechlicher Apparat einem Staatswesen wie den USA öffnet, das seit 150 Jahren vereinigt ist, kann der europäische Partner eigentlich nur auf der ganzen Linie verlieren und zum Anhängsel der USA werden. Es gibt wenig Zweifel, dass die USA genau das bezwecken. Europa hat im Augenblick noch eine große Anziehungskraft für andere Machtblöcke wie Russland, China oder Indien. Wenn sich Europa mit den USA unwiderruflich vereinigt, wird Europa diese Optionen verlieren und zur Geißel und zum Kampfinstrument der USA werden. Der Militärraum der NATO bekäme sein Unterfutter durch den Wirtschaftsraum des TTIP. Das Wort von der Wirtschafts-NATO macht schon die Runde. Verlautbarungen der Befürworter des TTIP zielen genau in diese Richtung. Das neue Bündnis wäre eindeutig gegen den Rest der Welt gerichtet. Es ist erstaunlich, dass die neoliberalen Netzwerke aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft noch nicht zufrieden sind mit der Demontage des öffentlichen Raums und der Nationalstaaten, die sie bislang vollbracht haben. Zusätzlich werden noch administrative Werkzeuge wie die Schiedsstellen für die Konzerne eingerichtet, um der Demokratie endgültig das Genick zu brechen. Es droht eine neofeudale Entrechtung und Enteignung der Bürger. Die Regelungen des TTIP werden die Macht der Konzerne und Kartelle in eine omnipräsente Allmacht verwandeln. Gesetze zum Schutz von Investitionen, verschärfte Urheberrechte für Konzerne, Verbot von Gesetzen, die Umweltverschmutzung und Umweltmanipulation verhindern sollen, all das wird Wirklichkeit, wenn TTIP durchgesetzt wird. Die Nationalstaaten werden zu einem Rumpfapparat, schwach genug, um von den Konzernen und Kartellen als deren Interessensinstrumente missbraucht zu werden. Der schon jetzt totalen Überwachung und Kontrolle aller Bürger sind dann keine Grenzen mehr gesetzt. Die Hektik und die Anmaßung, mit der die Annexion Europas augenblicklich vorangetrieben wird, offenbart Züge von Leichtsinn seitens ihrer Verursacher. Allzu sehr leben die abgehobenen Eliten in ihrem selbstreferenziellen Orbit. Das ist auch die Chance für die Demokratie. Oder kann man es volkstümlicher in diese Worte fassen? Hochmut kommt vor dem Fall. Es hängt von der demokratischen Öffentlichkeit ab, ob die Bedrohung angemessen erkannt wird. Will man lediglich dieser neofeudalen Unterwerfung ein wenig Sand ins Getriebe schütten? Oder wird ein konsistenter Gegenentwurf zur gar nicht so schönen neuen Konzernwelt in gemeinsamer Kraftanstrengung zustande gebracht? Wie die Chancen für Gegenwehr und für eine humane, friedfertige und demokratische Weiterentwicklung unserer Welt stehen, soll im nächsten, dem letzten Kapitel dieses Buches erörtert werden. Was tun? Deutschland instand besetzen. Das Einzige, was wir zu fürchten haben, ist die Furcht selber. Franklin D. Roosevelt. Die Aufgabe dieses Buches ist nicht, vor lauter deprimierenden Enthüllungen Verzweiflung und Ohnmachtsgefühle zu wecken. Ganz im Gegenteil. Wenn wir wissen, wen wir vor uns haben, ist der erste Schritt zum Besseren bereits vollzogen. Wir sind oft durch Angst und Furcht, durch Ohnmachtsgefühle und Selbstzweifel gelähmt. Angst verhindert klar zu sehen, was sich da vor uns aufbaut und was wir zu tun haben. Schauen wir doch einmal ganz kühl, was sich auf der Gegenseite tut. Die Eliten sind weltfremd geworden. Das ist eine logische Folge der auseinanderklaffenden Schere zwischen Arm und Reich. Früher waren die Eliten viel näher an der Wirklichkeit. Da hat der Außenminister in der Mittagspause an der nächsten Bockwurstbude in Bonn mit gewöhnlichen Menschen seinen Hotdog gemalmt. Und Bundeskanzler Adenauer ließ sich auf einer Pontonfähre, umgeben von lauter gewöhnlichen Menschen mit Fahrrädern, über den Rhein schippern. Frau Dönhoff musste sich das Geld für ihren Amerika-Trip noch mühsam einsammeln. Da weiß man noch in etwa, wie die gewöhnlichen Menschen ticken. Ganz anders die Elite-Menschen von heute. Der Airbus-Chef und ehemalige Atlantikbrückenvorsitzende Thomas Enders attackierte in einer Rede im Jahr 2006 die Deutschen, weil sie ihre Altersvorsorge immer noch durch gesetzliche Rentenkassen abstützen, statt an der Börse zu spekulieren. Anderes Beispiel. Ende der 90er Jahre erlebte Thailand durch eine perfide Spekulantenattacke an der Börse eine entsetzliche Volksverarmung. Dann kam US-Außenministerin Madeleine Albright zu Besuch nach Thailand und hielt ihren Gastgebern Moralpredigten, sie sollten nicht so viel mit Drogen handeln und ihre Kinder nicht in die Prostitution schicken. Solche Selbstentblößungen von Weltfremdheit erinnern an den Satz der unglückseligen französischen Königin Marie Antoinette. Wenn die Leute hungern und kein Brot essen können, dann sollen sie doch Kuchen essen. Während aber die Unaufgeklärtheit der Königin eher Mitleid erregt, schlägt die Ignoranz der modernen Eliten rasch in Zynismus und Menschenverachtung um. Die transatlantischen Elitemenschen und ihre Vollstrecker werden von der Bevölkerung gefürchtet. Sie scheinen jede ihrer fürchterlichen Ideen durchsetzen zu können und seien diese noch so verrückt. Dabei fallen wir oft auf Tricks der psychologischen Kriegsführung herein. Es handelt sich bei diesen Eliten um einen ganz kleinen, überschaubaren Kreis von einigen tausend Personen. Sie plustern sich auf gegenüber dem Volk wie dereinst die Mongolen. Die Mongolen rückten bevorzugt im Dunkel der Nacht vor. Jeder mongolische Soldat bekam mindestens zwei Fackeln in die Hand gedrückt. Dadurch überschätzten die verängstigten Bürger auf den Zinnen der belagerten Stadt die Anzahl ihrer Gegner beträchtlich und sie spielten mit dem Gedanken zu kapitulieren. Die transatlantischen Netzwerke steigern ihre Wirkung durch den Drehtüreffekt, durch das Interlocking Directorate und durch die Taktik der Geheimhaltung. Die ahnungslosen, unbeteiligten Zuschauer dieser Aufführung zweifeln an ihrem eigenen Verstand. Denn da erscheinen in den Medien Personen unterschiedlicher politischer Couleur, die sich über Kleinigkeiten ganz herrlich in die Haare kriegen können, die aber in grundlegenden Fragen einer Meinung sind. Es ist gelungen, die Hegemonie transatlantischer und marktradikaler Grundpositionen auch über die eigenen Netzwerke hinaus fest zu verankern. Der bekannte Buchautor Richard David Precht zum Beispiel bezeichnet den gerade ausgeschiedenen NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen wegen dessen Kriegsrhetorik als Knalltüte. Wir atmen erleichtert auf, denn uns wird angesichts der Aggressivität des Westens Angst und Bange. Dann sagt Precht, er sei gegen Sanktionen gegen Russland, weil diese nichts brächten. Das könne man an Kuba sehen. Kuba werde seit über 50 Jahren sanktioniert und das Regime bestünde immer noch. Ja, warum soll man denn Kuba kaputt machen? Warum hat man diesen Staat nicht sein Wirtschaftsmodell ungestört ausprobieren lassen? Man könnte ja auch der Meinung sein, Kuba ist immer noch ein Leuchtturm an sozialer Gerechtigkeit in der Karibik. Dazu braucht man sich nur das grenzenlose Elend in dem freien kapitalistischen Inselstaat Haiti in unmittelbarer Nachbarschaft anzuschauen. Diese Argumentation war in der bundesdeutschen Meinungsmonokultur wohl noch nicht zu vernehmen. Oder Peter Scholl-Latour, dessen Geißelungen der US-Außenpolitik so manchen kritischen Geist ein wenig mit der Medienmonotonie zu versöhnen wussten. Derselbe Gaullist und Nicht-Transatlantiker Scholl-Latour pries eine Transatlantikerin wie Kanzlerin Merkel als große Politikerin. Wie das? Merkel ist doch eindeutig ein Teil des Problems. Die vermeintlich kritischen Stimmen im bundesdeutschen Medienwald sind in den entscheidenden Fragen von Politik und Wirtschaft vollkommen einig mit ihren transatlantischen Kontrahenten. Das Volk ist der Hase. Der Igel und seine Frau sagen immer wieder zum Hasen, ich bin schon da. Irgendwann geht der Hase auf. Dennoch, die Kluft zwischen Regierenden und Regierten wird immer größer. Das Spiel mit verteilten Rollen funktioniert nicht mehr so reibungslos wie früher. Das zeigte sich in der Ukraine-Krise ganz deutlich. Während sich die Medien unterschiedlichster Couleur unisono im Hass gegen Russland überschlugen, blieben die Leser der Premium-Zeitungen ganz ruhig und sachlich und kündigten einfach das Abonnement ihrer bislang so heiß geliebten Premium-Zeitung. Sie durchschauten plötzlich, dass die angeblich so ausgewogenen Artikel in Wirklichkeit nichts anderes sind als Public Relations Texte des militärisch-industriellen Komplexes. Kostenlose Werbeblätter fischt man sowieso zuhauf aus dem Briefkasten. Warum soll man denn für Rüstungswerbung auch noch bezahlen? Eine andere Bruchstelle zwischen Regierenden und Regierten ist die Ungeduld, mit der jetzt die Nationalstaaten von den Konferenzen und Banken auf den Kehrichthaufen der Geschichte geworfen werden sollen. Die Eile und die Geheimniskrämerei rund um die Verkupplung von USA und Europa kann man nur als Teil eines Putsches bezeichnen. Frühere Generationen von Transatlantikern gingen da behutsamer und langsamer zu Werke. Die Zwangsverheiratung kann so nicht funktionieren. Das ist unsere Chance. Dass die zwei Welten so dramatisch auseinandergedriftet sind, birgt die Möglichkeit, die Regierenden in ihrem vergoldeten Space Shuttle alleine abfliegen zu lassen. Ohne uns. Die Regierenden haben den Vertrag mit den Regierten schon lange aufgekündigt. Schon seit Thatcher und Reagan. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt nicht mehr. Nur, die Regierten wollen es immer noch nicht wahrhaben. Das können Regierung und Wirtschaftslenker doch nicht mit uns machen. Doch, sie können das und sie tun, was sie können. Die Antwort auf diesen einseitigen Vertragsbruch darf nicht sinnlose Zerstörung sein. Was sich in den Vorstädten der Enteigneten und Entmündigten in dieser Hinsicht tut oder was sich am Rande von Fußballstadien zeigt, ist ein unverkennbarer Indikator für den Gegendruck, der sich in der Flasche anstaut. Die Kosten dieser Entladungen sind bereits zynisch als Kollateralschäden der Enteignung in die soziale Gesamtrechnung eingepreist. Dennoch gibt es genug Stoff für die positive Vision einer besseren Gesellschaft. Der Gegenentwurf zu dieser kranken, abgewirtschafteten, perversen Zumutung, die uns die Eliten Tag für Tag, Stunde für Stunde ins Gesicht schleudern, bedeutet die Rückkehr zum natürlichen Gleichgewicht, das sich ganz von selbst einstellt, wenn die mit unserem gestohlenen Geld gedopten Kräfte der Zerstörung gebremst werden. Was muss für die Verwirklichung der Vision getan werden? Die transatlantischen und neoliberalen Netzwerke müssen in ihrer ganzen Ausbreitung gründlich erforscht werden. Dieses Buch soll dazu ein erster bescheidener und notgedrungen unzulänglicher Versuch sein. Aufklärung über unsere eigene Geschichte. Das Rad muss nicht neu erfunden werden. Die Gesellschaften in Mitteleuropa und Skandinavien sind immer noch reich an solidarischen Wirtschaftsformen. Die Dreiteilung der Wirtschaft in Genossenschaften, öffentlich-rechtlich-staatliche Bereiche und freie Wirtschaft, wirklich frei, nicht in Kartellen gefesselt, muss reaktiviert und massiv ausgebaut werden. Wissenstransfer. Es gibt unzählige zukunftsweisende Projekte in Deutschland. Was fehlt? Die Erkenntnisse aus einem Projekt in andere Regionen zu kommunizieren, zu schauen, was lässt sich verallgemeinern. Mediale Vermittlung. Viele gute Ideen versanden, weil keine journalistisch befähigten Menschen dafür bezahlt werden, der Öffentlichkeit mitzuteilen, was sich an interessanten Innovationen zum Nutzen der Allgemeinheit entwickelt hat. Bleibt die Frage, wie man diese Aufgaben anpackt. Das Potenzial der Arbeit für eine bessere Welt ist allemal vorhanden. Wir erfuhren ja schon, dass sich in Deutschland 23 Millionen Menschen in der einen oder anderen Weise ehrenamtlich für das Gemeinwohl engagieren. Wir haben kaum Geld, aber diese unendlich wertvolle Ressource der Hilfsbereitschaft. Diese Kraftpotenziale können wir nutzen. Wir müssen verhindern, dass das Beste im Menschen, seine Nächstenliebe nämlich, von skrupellosen Marktradikalen für die Zerstörung von Arbeitsplätzen missbraucht wird. Trotzdem. Ohne Geld wird sich vieles nicht machen lassen. Es gab mit viel Schwung eine Bertelsmann-kritische Konferenz, die einmal im Jahr tagte. Es gab einen sehr beeindruckenden Kongress für solidarische Ökonomie, der 2006 in Berlin veranstaltet wurde und der alle 2 Jahre abgehalten werden sollte. All diese guten Ansätze sind leider irgendwie im Sande verlaufen. Das liegt meistens daran, dass ein ganz kleiner Kreis von Leuten, oft sogar nur eine einzige Person, solche guten Initiativen ehrenamtlich bis zur Selbstausbeutung betreibt und irgendwann erschöpft oder enttäuscht aufhört oder schlichtweg beruflichen Verpflichtungen nachkommen muss. Kontinuierliche Arbeit muss bezahlt werden, damit auch eine zuverlässige Leistung verlangt werden kann. Da bleibt nur der Weg, es der anderen Seite nachzumachen und Stiftungen steuerbegünstigt aufzubauen. Die Bewegungsakademie in Verden an der Aller sammelt viele kleine Beträge ein, nicht nur große Beträge. Kleinvieh macht auch Mist. Es gibt ja zudem das Modell des Crowdfunding. Trotz der Kommerzialisierung der Hochschulen gibt es nach wie vor Professoren und Studenten, die gerne an sozialen Innovationen forschen möchten. Das energieautarke Dorf Jünde wird wissenschaftlich begleitet von der Universität Göttingen. Es fehlt jetzt eine Stiftung, die diese Pioniererfahrungen verallgemeinert und an andere interessante Gemeinden in Deutschland weitergibt. Das könnten wirklich gemeinnützige Stiftungen leisten. Die Gebetsmühle beinahe aller Ökonomen, auch der Keynesianer, sowie der meisten Medienorgane leiert wie folgt. Unsere Wirtschaft braucht Wachstum. Um jeden Preis. Denn jeder Organismus, der nicht mehr wächst, stirbt ab. So wird gesagt. Es gab bis jetzt nur vereinzelte Bemühungen zur Erarbeitung von Konzepten einer Wirtschaft ohne zwanghaftes Wachstum. Zusammenhängende globale Alternativmodelle zum Wachstumsdogma blieben auf Expertenzirkel beschränkt. Dabei ist nicht zu übersehen. Die Ressourcen sind begrenzt. Wir wachsen uns zu Tode. Doch jetzt keimt in Europa eine sogenannte Degrowth-Bewegung heran, die das Wachstumsdiktat nicht mehr länger hinnimmt. Es gibt noch keinen wirklich mitreißenden deutschen Ausdruck dafür. Momentan wird es als Postwachstum bezeichnet. Gemeint ist, wir arbeiten an Wirtschaftsformen, die nicht zwingend auf Wachstum angewiesen sind. Die Genossenschaft ist eine solche Wirtschaftsform ohne Wachstumszwang. Oder auch das Teilen von Gütern und Dienstleistungen, ohne dass man gleich zahlendes Mitglied eines Vereins sein muss. Wenn wir Open-Source-Software, OSS, wie Linux verwenden, sind wir bereits im Degrowth-Zusammenhang. Zu der Degrowth-Konferenz in Leipzig im Jahre 2014 kamen 3000 Teilnehmer aus den unterschiedlichsten Ländern. Die Liste der unterstützenden Gruppen ist beeindruckend und vermittelt einen Vorgeschmack auf die zukünftigen Netzwerke für eine lebenswerte neue Welt. Die Bewegung Transition Town bringt Impulse in Städte und Gemeinden, giftige fossile Energien durch regenerative Energien auszutauschen. Die kommunale Infrastruktur soll entsprechend umgebaut und ein umweltbewusster Lebensstil erprobt werden. Regionalisierung statt Globalisierung heißt das Motto. Wir müssen ja auch nicht unbedingt Kiwis essen, die aus Neuseeland 12.000 Kilometer nach Deutschland geflogen werden. Gegen das Übel der Wegwerfgesellschaft gibt es in immer mehr Orten sogenannte Repair-Cafés. Dort kann man mit seinem kaputten Radio hingehen und dann unter Anleitung erfahrener Handwerker lernen, wie man sein Elektrogerät wieder repariert. An anderen Orten wird mit Regionalgeld experimentiert. Es gibt unzählige gute Ideen für eine wirklich nachhaltige Wirtschaft. Was fehlt, ist die Übermittlung dieses wertvollen Wissens an die Allgemeinheit. Und ich sage es nochmal. Das Rad muss nicht neu erfunden werden. Seien wir stolz auf unsere dreigeteilte Wirtschaft in Deutschland, mit der wir so gut durch die letzten Wirtschafts- und Finanzkrisen gekommen sind. Unsere Genossenschaften und öffentlich-rechtlichen Wirtschaftsbetriebe sind keine langweiligen Gummibaumkulturen. Sie sind das Beste, was wir in Deutschland haben. Wenn Sie Mitglied in einer Genossenschaftsbank sind, besuchen Sie die Genossenschaftsversammlungen. Vermitteln Sie den Verwaltern der solidarischen Banken das Gefühl, dass sie beobachtet werden. Und dass sie sich nicht einfach von marktradikalen Ideologen einwickeln lassen dürfen. Erinnern Sie die Sparkassenfunktionäre daran, für wen sie eigentlich arbeiten sollen. Nerven Sie marktradikal inspirierte Sparkassendirektoren mit klugen Fragen. Schaffen Sie Öffentlichkeit. Genossenschaften sind das Modell der Zukunft und der perfekte Ausweg aus der Profitgier, wie am Anfang dieses Buches bereits dargelegt wurde. Das Ziel der Genossenschaft ist Zufriedenheit. Zufriedenheit der Mitarbeiter. Zufriedenheit der Kunden, Zufriedenheit der Genossenschafter. Genossenschaften sind kein Randphänomen. Weltweit arbeiten bereits jetzt 800 Millionen Menschen zu ihrer größten Zufriedenheit in Genossenschaften. Die Schweiz ist ein Genossenschaftsstaat. Das sagt schon der Name, Eidgenossenschaft. Warum sind die Superreichen so gern in der Schweiz? Weil es sich dort entspannt ohne Angst leben lässt. Die Superreichen können durch Bern spazieren, ohne zu befürchten, dass gleich ein Enteigneter sie ausraubt. Wursteln Sie nicht länger alleine vor sich hin. Bilden Sie mit 4 oder 5 anderen Freunden oder Bekannten oder Nachbarn eine subversive Zelle und sprechen Sie sich mal darüber aus, was Sie bedrückt und versuchen dann gemeinsam zu verstehen, was eigentlich abgeht um Sie herum. Schmeißen Sie jetzt gleich Ihren Fernsehapparat aus dem Fenster. Sie verpassen hier gar nichts. Dort ist zu viel Hass, Verblödung, Aufforderung zu Gewalt, besonders in den amerikanischen Krimiserien und ihren deutschen Nachahmern. Jeder Werbespot sagt ihnen nur, dass sie angeblich minderwertig sind, dass ihnen etwas fehlt. Eine einzige Aufforderung zu Neid und Habgier. Das brauchen sie nicht. Sie werden sehen, nach einer Woche ohne Fernsehen geht es ihnen richtig gut. Ich lebe seit über 30 Jahren ohne Fernsehen. Befreit von der Gehirnwäsche werden sie dann die ganze Armseligkeit des marktradikalen Geplärrs durchschauen. Das Leben ist kein Ponyhof, hörte ich einmal eine marktradikale Brillenschlange schwadronieren. Da kann ich nur sagen, doch. Das Leben muss ein Ponyhof sein, sonst ist es nicht wert, gelebt zu werden. Wir arbeiten, um zu leben, und nicht umgekehrt. Wir leben nicht, um uns zu verbrennen, für die ergaunerten Profite von Steuerflüchtlingen.